Berlin in diesen Tagen und Wochen kämpft gegen eine Krise gigantischen Ausmaßes. Über 2 Millionen Menschen wurden von Sowjetrussland Hunger und Not ausgesetzt, um politische Vorteile gegenüber den westlichen Alliierten zu erlangen. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt. Schaut auf diese Stadt. Schaut auf diese Stadt. We come to Berlin, we American presidents, because it's our duty to speak in this place of freedom. But I must confess, we're drawn here by other things as well, by the feeling of history in this city, more than 500 years older than our own nation, by the beauty of the Grunewald and the Tiergarten, most of all, by your courage and determination. I come here today because wherever I go, whatever I do, ich hab noch keinen Koffer in Berlin. Ihr Völker der Welt! Es gibt nur ein Berlin. Schaut auf diese Stadt! Ihr Völker der Welt! Schaut auf diese Stadt! Ihr Völker der Welt! Es gibt nur ein Berlin. Schaut auf diese Stadt. Es gibt nur ein Berlin.